Abschnitt 59 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 59. Prozess wegen Landesverrats. Nachdem die Öffentlichkeit wiederhergestellt war, verlas der Vorsitzende ein Gutachten des Kriegsministeriums über die gestern erwähnten Briefe, die Kraszewski im Sommer 1879 von Florenz an Adler geschrieben, in denen er bekanntlich alle Einzelheiten über den Truppenaufmarsch nach der Westgrenze verlangte. Das Gutachten ging dahin, dass alles das, was Kraszewski von Adler zu wissen verlangte, ganz besonders über die Konstruktion und Versuche des Repetiergewehres, über die Brauchbarkeit der in Deutschland erfundenen Eisenbahnbrücke in Kriegsfällen, Mitteilungen über die Leistungsfähigkeit der Patronen und dergleichen mehr, nur durch groben Vertrauensbruch in die Öffentlichkeit gelangen konnte, denn all diese Sachen werden streng sekret behandelt. Ihre Veröffentlichung ist geeignet, das Wohl des Deutschen Reiches zu gefährden und könnten einer fremden Regierung bei Ausbruch des Krieges von großem Vorteil sein. Die Sachverständigen Major Perthes, Major von Goßler und Major Erfling bestätigten das Gutachten und bemerkten auf Befragen des Vorsitzenden, dass derartige Einzelheiten über die Organisation des deutschen Heeres im Allgemeinen und über den Aufmarsch der deutschen Truppen nach der Westgrenze sich nicht zur Veröffentlichung in einem militärfachwissenschaftlichen Journal eignen. Die Einzelheiten, die in der betreffenden Arbeit des Hentsch enthalten seien, und im Besonderen diejenigen, die Kraszewski von Adler gefordert hatte, interessieren das militärische Publikum durchaus nicht. Sie haben jedoch für eine fremde, feindliche Regierung ein hohes Interesse. Der Vorsitzende verlas weiter ein Schreiben des Auswärtigen Amtes an den Reichskanzler Fürsten von Bismarck, in dem es hieß: Nach dem Pariser Wohnungsanzeiger von 1881 wohnte ein Graveur Saleski in dem Hause Bibliothek Polonaise. Es scheint, dass dieser Saleski mit dem von Kraszewski genannten identisch ist. Die späteren Wohnungsanzeiger enthalten den Namen Saleski nicht mehr. Was die 8 Schecks anlangt, so ist ermittelt worden, dass keine Geldsendung an Kraszewski von Saleski gesandt worden ist. Die meisten waren von einem de la Roche gesandt. Ein de la Roche ist Kabinettschef im französischen Auswärtigen Amt. Auch im französischen Kriegsministerium befindet sich ein de la Roche. Es muss jedoch bemerkt werden, dass der Name de la Roche in Paris sehr häufig vorkommt. Ein weiteres Schreiben des deutschen Botschafters Fürsten Hohenlohe an den Fürsten Reichskanzler bestätigte im Wesentlichen den Inhalt dieses Schreibens. Vorsitzender: Nun, Herr von Kraszewski, was sagen Sie zu diesen Briefen? Kraszewski: Das ist richtig. Saleski war zur Zeit, als die Geldsendungen an mich erfolgten, schwer krank und musste die Einzahlungen von anderen Personen besorgen lassen. Auf Befragen des Vorsitzenden äußerte Major Perthes: Im großen Generalstabe werden alle französischen militärischen Journale sehr aufmerksam gelesen. Wenn die hier in Rede stehenden Arbeiten in einem dieser Journale gestanden hätten, so hätte das dem großen Generalstabe nicht entgehen können. Auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalt Saul, äußerte der Sachverständige: Ich wiederhole, dass die Details, wie sie einmal in der Arbeit über den Truppenaufmarsch enthalten sind, als auch die von Kraszewski von Adler geforderten Mitteilungen für irgendein Presseorgan absolut nicht geeignet sind. Auch jeder Laie musste sofort wissen, dass all die erwähnten Dinge streng sekreter Natur waren, dass ihre Geheimhaltung im Interesse des Deutschen Reiches dringend geboten schien und dass ihre Veröffentlichung einer feindlichen Regierung von großem Vorteil sein könnte. Es wurde alsdann ein von Hentschan Adler unter dem 3. Januar 1880 gerichteter Brief verlesen. In diesem hieß es unter anderem: Geehrter Herr, zunächst wünsche ich Ihnen ein glückliches Neujahr. Meinen besten Dank für die mir übersandten 100 Mark. Leider waren diese nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich werde sehr bald in der Lage sein, Ihnen Mitteilungen über Einrichtungen des Ingenieurkorps, über Schießversuche gegen Hartgusspanzerungen, über eiserne Brücken, über den Verpflegungsetat der deutschen Armee im Kriege, über Instruktionen für den Generalintendanten, über die Fortifikation der Festung Metz und dergleichen mehr einzusenden. Sie sehen, ich bin nicht faul gewesen. Ich karge nicht mit Vorschlägen. Ich habe jetzt eine vorzügliche Quelle entdeckt. Es darf jedoch nicht wieder geknausert werden. Wir müssen den günstigen Augenblick benutzen. Knauserei kann aber den Plan sehr leicht zerstören. Ich werde ihn also schicken. Artilleriemagazin für 300 Mark. Die Fortifikation von Metz für 600 Mark. In dieser Weise ging die Tabelle weiter. Der Vorsitzende verlas ferner einen Brief des früheren Militärattachés bei der russischen Botschaft in Wien, Major von Feldmann. In diesem verlangte letzterer von Adler Mitteilungen über Aufmärsche der deutschen Armee, Truppenkonzentrationen und so weiter. Hentsch, er habe die Briefe, die Feldmann an Adler gerichtet, niemals gesehen. Die von ihm, dem Adler, gemachten Vorschläge seien niemals zur Ausführung gelangt. Fräulein Flora Heinitz, Dresden, Wirtschafterin des von Kraszewski, bekundete. Sie wurde eines Tages von Kraszewski zu Adler, der sich zur Zeit in Dresden aufhielt, geschickt, um diesem 1000 Mark für eine Anzahl auszuantwortender Briefe zu geben. Adler nahm die 1000 Mark, quittierte über den Empfang und gab ihr die Briefe, die, wie sie glaube, Kraszewski sofort verbrannt habe. Russischer Major außer Dienst von Bodanowitsch, Dresden. Ich kenne Dr. von Kraszewski seit 1867. Ich wurde aufgefordert, ihm Korrespondenzen, auch militärischen Inhalt, zu liefern, lehnte diesen Auftrag jedoch ab, da ich mich dazu nicht für befähigt hielt. Vorsitzender. Bei Ihren früheren Vernehmungen haben Sie gesagt, Sie ahnten, dass die Korrespondenzen für die französische Regierung bestimmt seien. Deshalb hielten Sie es mit Ihrer Ehre nicht vereinbar, den Aufträgen zu entsprechen. Zeuge. Das habe ich wohl nicht gesagt. Diesem Protokoll muss eine irrtümliche Auffassung zugrunde liegen. Im Weiteren äußerte der Zeuge auf Befragen des Vorsitzenden, er wurde eines Tages von Kraszewski mit einem Schreiben zu Adler nach Wien gesandt und beauftragt, diesem gegen Aushändigung einer Anzahl Briefschaften 4000 Mark zu zahlen. Kraszewski sagte ihm nicht, welchen Inhalts die Briefschaften seien. Er habe, dem Auftrage des Kraszewski entsprechend, die von Adler erhaltenen Briefe, ohne sie näher anzusehen, an Saleski nach Paris gesandt. Vorsitzender, Herr Doktor von Kraszewski, waren denn die Briefe von so großer Wichtigkeit, dass Sie 4000 Mark für sie zahlten? Kraszewski, ich weiß das nicht mehr. Infolge der langen Zeit sind viele Einzelheiten meinem Gedächtnis entschwunden. Vorsitzender, Sie kauften die Briefschaften von Adler anlässlich der von diesem gegen Sie gerichteten Drohungen? Kraszewski, ja. Vorsitzender, dann müssen diese Briefschaften für Sie doch sehr gravierend gewesen sein. Kraszewski, ich weiß mich auf den Inhalt der Briefe nicht mehr zu erinnern. Der Vorsitzende verlas darauf ein am 24. Mai 1879 von Hentsch an Adler gerichtetes Schreiben. In diesem hieß es: Bester Herr, ich schreibe noch heute, damit Sie noch am Sonntag Antwort erhalten. Die Mitteilungen, die Sie haben wollen, lassen sich selbstverständlich nicht so schnell beschaffen. Es ist dazu viel sekretes Material und eine Verbindung mit Straßburg und Metz erforderlich. Die Beschaffung der geforderten Mitteilungen dürfte also mindestens 2 Monate in Anspruch nehmen. Die Beschaffung erfordert aber viel Reisen und ich erwarte daher umgehend ein größeres Honorar. Ich kann mir nicht denken, dass Ihr Auftraggeber Ihre Knauserei billigt. Wenn man solch wichtige Mitteilungen verlangt, dann muss man auch größere Opfer bringen können. Man muss den günstigen Augenblick doch stets benutzen. Wenn Sie weniger engherzig wären, würden Sie viel mehr erhalten. Aber die Beschaffung von Material kostet Geld. Es strömt mir augenblicklich so viel Material zu, dass ich, um damit zu räumen, gern 20 Korrespondenzen in einem Monat machen würde. Die verlangten Bücher kann ich Ihnen nicht sofort verschaffen. Ich würde, wenn ich dabei übereilt handle, Verdacht erregen und mich am meisten schädigen. Bekommen sollen Sie die Bücher. Dass Sie nicht mehr erhalten haben, verschuldet Ihr Auftraggeber, der sehr wankelmütig zu sein scheint. Ich habe ihm schon vor einiger Zeit Mitteilungen über Eisenbahn- und Telegrafenanlagen im Kriege und ihre Zerstörbarkeit, sowie die Einrichtung der Feldtelegrafie im Besonderen und so weiter angeboten. Er hat sie jedoch abgelehnt. Jetzt will er sie haben. So schnell lassen sie sich aber nicht wieder beschaffen. Die Felddienstorders kann ich Ihnen beschaffen. Aber ich wiederhole nochmals, ohne Geld lässt sich nichts machen. Hentsch. Er habe diesen Bericht im Auftrage Adlers geschrieben, um Dr. von Kraszewski, den er damals noch nicht kannte, zu veranlassen, größere Geldsummen herzugeben. Vorsitzender. Sie haben aber in der Tat eine Arbeit über Feldtelegrafie gemacht. Die Arbeit ist bei Ihnen gefunden worden? Hentsch. Das ist richtig. Ich habe die Arbeit jedoch lediglich für mich gefertigt. Eine Abschrift habe ich an niemanden gegeben. Vorsitzender. Aus welchem Grunde verfassten Sie die Arbeit? Hentsch. Zu meiner eigenen Belehrung. Ich machte die Arbeit nach einem in der Kaserne des Ingenieurkorps gehaltenen Vortrage. Der Vorsitzende hielt Hentsch aus dem Protokoll vor, dass er sich bezüglich dieser Angelegenheit vielfach widersprochen habe. Der Vorsitzende verlas ferner einen von Hentsch an Adler im Juli 1879 gerichteten Brief. In diesem hieß es: Ich bin in der Lage, Ihnen wichtige Mitteilungen über neue Panzergeschütze und Festungsanlagen zu machen. Ferner ist in Spandau ein Versuch mit Pyroxinraketen gemacht worden. Ich könnte Näheres genau erfahren. Sie müssen aber den Alten veranlassen, sofort Geld zu schicken, und zwar ehe es zu spät ist. Die Raketen werden nämlich schon in den nächsten Tagen von Spandau nach Berlin transportiert. Alsdann dürfte es mir nicht mehr möglich sein, etwas zu erfahren. Ferner ist ein neuer Sprengstoff erfunden worden. Vielleicht gelingt es mir, auch darüber Genaues zu erfahren. Die Sache ist jedoch erst im Entstehen. Auf alle Fälle, dies wiederhole ich, ist Geld erforderlich, wenn man Wichtiges erfahren will. Ich erwarte deshalb umgehend Sendung. Vorsitzender. Was sagen Sie nun dazu, Hentsch? Hentsch. Auch diesen Brief habe ich nur im Auftrage Adlers geschrieben, um den Kraszewski zur Geldhergabe zu veranlassen. Ich bemerke, dass die Dinge, die ich versprach, so zum Beispiel die Versuche mit den Pyroxenraketen, gar nicht stattgefunden haben. Sachverständiger Oberstleutnant Wodke: Die Bemerkung des Hentsch ist unwahr. Es haben in Spandau Versuche mit Pyroxenraketen stattgefunden. Es wurde hierauf ein von Hentsch am 19. Juli 1880 an Adler gerichteter Brief verlesen. In diesem hieß es: Bester Herr Adler, ich werde Ihnen sehr bald wieder Arbeiten senden. Die verlangten Mitteilungen, Feldpostdienstordnungen usw. so kann ich augenblicklich nicht erlangen. Zunächst bedarf ich dazu Geld. Mein Gewährsmann ist schon etwas ungeduldig. Er verlangt mindestens für die Herausgabe 100 Mark. Das verlangte höhere Reglement kann ich Ihnen erst nach etwa 3 Monaten nach Beendigung des Manövers verschaffen. Allein ich kann Ihnen eine ganz neue Instruktion über Felddiensttelegrafie schicken. Ein weiterer, ebenfalls im Juli 1880, von Hentsch an Adler gerichteter Brief besagte: Ich bin in der Lage, Ihnen zu übermitteln. Instruktion über Repetiergewehr für 150 Mark. Original eines Zünders für 350 Mark. Instruktion für Feldtelegrafie für 60 Mark. Rohr- und Kastenbrückenbauten für 100 Mark. Jedenfalls bitte ich, mich nicht in Verlegenheit zu lassen und mir nicht wieder einen Wechsel zu schicken. Vorsitzender: Nun, Hentsch, was sagen Sie dazu? Hentsch: Das ist richtig. Es war das die Arbeit, die ich ein Jahr vorher für mich anfertigte. Leutnant Rüppel, Stettin: Ich stand zur Zeit in Kohlberg in Garnison und lernte dort Hentsch kennen. Dieser verkehrte viel mit Offizieren. Auf Ersuchen des Hentsch übergab ich ihm verschiedene Vorträge über Festungskriege, die ich als Hörer in der Ingenieurschule erhalten hatte. Ich ahnte nicht, dass sie zur Übermittlung an eine feindliche Macht dienen sollten. Auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalt Saul, sagte der Zeuge: Es machte auf mich nicht den Eindruck, als verlange Hentsch etwas Sekretes. Alsdann wurde Folgendes vom Fürsten Bismarck an den Kriegsminister Bronsart von Schellendorf gerichtetes Schreiben verlesen: Eure Exzellenz, in Bezug auf den Fall Kraszewski beehre ich mich, Eurer Exzellenz folgende Mitteilung zu machen. In Paris besteht seit dem Jahre 1864 eine Gesellschaft unter dem Namen Towarzystwo Żołnierze Polski, polnisch-militärische Gesellschaft. Diese zählt 30 Mitglieder und hat sich, um für die Wiederherstellung Polens zu wirken, zur Aufgabe gemacht, erstens eine Statistik über die Stärke der europäischen Armeen herzustellen, zweitens eine Verbindung zwischen Offizieren polnischer Nationalität anzubahnen, welche sich in deutschen, russischen und österreichischen Diensten befinden, und drittens bei allen wichtigen europäischen Ereignissen werktätig einzugreifen. Die Gesellschaft hat bereits mehrfach ihre Tätigkeit entfaltet, so im Jahre 1866 bei dem Garibaldischen Freikorps, 1870-71 unter Woloski in Frankreich, 1877-78 in türkischen Diensten. Im Jahre 1873 wurden sämtliche Mitglieder von dem Chef des Statistischen Büros des französischen Kriegsministeriums, Oberst Samuel, zu Spionendiensten benutzt. Im Jahre 1877 wurde das Büro aufgelöst und Gambetta beauftragte den Woloski, ein Nachrichtenbüro zu konstituieren, um Mitteilungen über die deutsche, österreichische, russische und italienische Armee zu erhalten. Der Mittelpunkt dieses Büros war in Dresden. Kraszewski hatte es übernommen, Nachrichten entgegenzunehmen und sie zu honorieren. Bei Anwesenheit des Kraszewski in Pau und Tarmer verkehrte er mit Samuel und wurde von diesem Herrn, dem Minister Ferry, vorgestellt, der ihm eine Dekoration versprach. Als die Verhaftung Kraschewskis in Paris bekannt wurde, ließ General Thibaudin bei dem Baron von Erlanger Haussuchung halten, da letzterer im Verdacht steht, deutscher Agent zu sein. Um jedoch dieses Motiv zu verdecken, gab man an, es handle sich um die Untersuchungsangelegenheit der Réunion Générale. Gambetta hatte außerdem in Wien einen Agenten namens Woloski, der seinem in Paris lebenden Bruder die für die französische Regierung bestimmten Nachrichten übersandte. Ergebenst Bismarck. Große anhaltende Bewegung. Angeklagter Dr. von Kraschewski, der bis dahin ziemlich teilnahmslos dasaß, erhob sich anscheinend in voller Entrüstung und rief wiederholt in sehr gereiztem Tone: »Kein Wort ist davon wahr, was in diesem Briefe behauptet wird. Ich kann schwören, dass absolut nichts wahr davon ist. Ich kenne niemanden von den in dem Schreiben genannten Franzosen.« Am dritten Verhandlungstage nahm das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Saul. »Ich habe nicht Veranlassung genommen, den Kriminalkommissar Paul über die Tätigkeit meines Klienten, Dr. von Kraschewski, in Dresden zu fragen, da bisher in dieser Beziehung absolut nichts Gravierendes zutage getreten ist. Allein der gestern verlesene Brief des Fürsten Bismarck an den Kriegsminister veranlasst mich, den Antrag zu stellen, den Kriminalkommissar Paul noch einmal über die Tätigkeit Kraschewskis in Dresden zu vernehmen.« Die Tätigkeit des Dr. von Kraschewski in Dresden ist bereits Gegenstand der Untersuchung gewesen. Oberreichsanwalt Dr. Freiherr von Seckendorf: »Ich habe gegen diesen Antrag nichts zu erinnern.« Der Gerichtshof beschloss, den Kriminalkommissar Paul noch einmal vorzuladen. Vorsitzender: »Wir kommen nun zu den Mitteilungen, die vom Angeklagten Hentsch der russischen Regierung gemacht worden sind. Angeklagter Hentsch, diese Ihre Tätigkeit begann im Januar 1880, zu welcher Zeit Sie mit Adler von Neuem in Verbindung traten. Erzählen Sie einmal, in welcher Weise diese neue Verbindung angebahnt worden ist?« Hentsch: »Ich habe bereits gesagt, dass, als Ende 1879 Adler sich mit Kraschewski verfeindete und ich nun mit Kraschewski direkt in Verbindung trat, er uns beiden mit Denunziation drohte, mit dem Bemerken, Kraschewski habe alle Arbeiten an die französische Regierung verkauft. Kraschewski schwor mir, dass er mit keiner Regierung in Verbindung stehe, sondern die Arbeiten lediglich für Journale liefere. Adler setzte jedoch seine Drohungen fort und schrieb mir, er werde von einer Denunziation Abstand nehmen, wenn ich wieder mit ihm in Verbindung träte. Anlässlich dessen ließ ich mich dazu herbei, nachdem mir auf mein Befragen Adler wiederholt die Versicherung gab, dass die zu liefernden Arbeiten ausschließlich an Journale gegeben werden. Im Dezember 1880 sagte mir Adler, ich solle die Korrespondenz ihm stets in zwei Exemplaren liefern und die eine mit R und die andere mit O bezeichnen. Vorsitzender: Sie erhielten nun für die R-Korrespondenz höhere Bezahlung als für die O-Korrespondenz? Hentsch: Ja, Adler sagte mir, der R-Korrespondent sei bedeutend reicher als der O-Korrespondent. Vorsitzender: Wussten Sie, wer die Herren sind und was sie mit den Arbeiten machten? Hentsch: Adler sagte mir, es seien dies Zeitungskorrespondenten, die die Arbeiten für Journale benützen. Anfang des Jahres 1881, etwa zu der Zeit, als das Attentat auf den Kaiser von Russland gemacht wurde, kam Adler nach Berlin und gestand mir, er benütze meine Arbeiten für die russische Regierung. Von diesem Augenblicke brach ich jede Verbindung mit Adler ab. Vorsitzender: Vorher wussten Sie es nicht, dass Adler ein Agent der russischen Regierung ist? Hentsch: Nein, das glaubte ich absolut nicht. Die Preise, die für die Arbeiten gezahlt wurden, waren auch durchaus nicht solche, wie sie wohl eine Regierung bezahlen dürfte. Vorsitzender, haben Sie dieses hier vorliegende, bei Ihnen vorgefundene Konzept in derselben Weise an Adler geschickt? Hensch, das weiß ich nicht genau. Ich glaube jedoch, das, was ich einsandte, war eine wirkliche Abschrift des vorliegenden Konzeptes. Vorsitzender, dieses Schriftstück enthält einen Mobilmachungsplan des 3. Armeekorps, die Pferdeaushebung betreffend? Hensch, jawohl, ich habe nur das Aushebungsreglement, das für jedermann zu kaufen ist, geliefert. Vorsitzender, Sie haben in dieser Beziehung die verschiedensten Angaben gemacht. Sie haben bereits in der Voruntersuchung gesagt, Sie haben das geheime Instruktionsreglement dem Ihnen zurzeit befreundeten Stallmeister seiner königlichen Hoheit, des Prinzen Wilhelm von Preußen, Blinzner, genommen und es dem Adler eingesandt. Im Übrigen haben Sie auch dem Adler diese Ihre Akquisition mitgeteilt? Hensch, ich habe das Instruktionsreglement geliehen erhalten. Genommen habe ich es mir nicht. Dass das von Blinzner gegebene Instruktionsreglement geheim gewesen, wusste ich nicht. Vorsitzender, dass Sie das geheime Instruktionsreglement des 3. Armeekorps mitgeteilt, geht aus diesem Schriftstück hervor. Sie haben in dieser Beziehung Ihre Angaben in der Voruntersuchung ebenso vielfach geändert wie Ihre Aussagen bezüglich des Adler. Hensch, das weiß ich nicht. Der Vorsitzende verlas die vom Amtsgerichtsrat Pniower zu Protokoll gegebene Aussage des Hensch. Danach hat dieser gesagt, ich wusste, dass Adler ein Agent der russischen und österreichischen Regierung ist und habe ihm trotzdem, teils um Geld zu verdienen, teils um einer Denunziation auszuweichen, Arbeiten geliefert. Sie haben allerdings diese Ihre Aussage sehr bald widerrufen. Fest steht aber, dass Sie sich bereits schuldig bekannt haben. Hensch, es ist möglich, dass ich eine solche Aussage gemacht habe. Ich war an diesem Tage in einem Zustande, dass ich selbst nicht wusste, was ich sprach. Stallmeister Blinzner, Potsdam. Ich bin Stallmeister seiner königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preußen. Ich war für den Fall einer Mobilmachung zurzeit als Kommissar für die Pferdeaushebung in Frankfurt am Main bestimmt. Ich lernte den Hauptmann außer Dienst, Hensch, Anfang 1880 in Berlin in einem geselligen Verein kennen. Hensch verkehrte in Berlin in den höchsten Kreisen, hauptsächlich in höheren Offizierskreisen. Im Sommer 1880 besuchte mich Hensch in Kohlberger Münde, wo selbst ich mich zur Kur aufhielt. Eines Tages bat mich Hensch, ihm das in meinem Besitze befindliche Dienstinstruktionsreglement für Pferdeaushebung zu leihen. Ich entsprach diesem seinem Wunsche. Ich glaubte nicht, dass das Reglement sekreten Charakters sei. Magistratssekretär Gäde, Berlin. Ich kenne Hensch schon seit vielen Jahren. Er verkehrte in Berlin in den feinsten Kreisen. Im Sommer 1880 traf ich mit Hensch in Kohlberg zusammen. Er bat mich, sobald ich wieder nach Berlin zurückkomme, ihm bei Mittler und Sohn ein Reglement für Pferdeaushebung zu kaufen und es ihm einzusenden. Das tat ich auch. Amtsgerichtsrat Pniower, Berlin. Eines Tages machte ich dem Hensch die Eröffnung, dass nun ein anderer Richter die Untersuchung gegen ihn führen werde. Hensch war infolgedessen ungemein zerknirscht. Er sagte mir, ich will ein offenes Geständnis ablegen. Das ist schön, sagte ich. Dann ist es aber auch erforderlich, dass Sie sich überlegen, was Sie sagen. Ich werde Ihre nunmehrige Aussage wörtlich protokollieren lassen. Darauf äußerte Hensch genau wie im Protokoll steht. Ich habe gewusst, dass Adler ein Agent der russischen und österreichischen Regierung ist und habe ihm, von seinen Drohungen eingeschüchtert, trotzdem nach wie vor sekrete Dinge mitgeteilt. Es ist allerdings richtig, Hensch war bisweilen etwas verwirrt. Er zeigte sich überhaupt von Anfang an sichtbar zerknirscht und reumütig. Ganz besonders, als ich ihm sein großes Verbrechen in eindringlicher Weise vorhielt, beklagte er sein Schicksal mit dem Bemerken, er sei infolge des ersten Fehltritts in der Hand Adlers gewesen und konnte, auf dieser einmal betretenen Bahn angelangt, nicht mehr zurück. Das Geständnis hat Hensch zweifellos mit voller Überlegung getan. Ich glaube, es haben ihn dazu auch die vorhandenen Briefe des Adler sowie der Umstand veranlasst, dass ich ihm sagte, er solle bedenken, dass das Gesetz bei dem Verbrechen des Landesverrats auch mildernde Umstände zulässt. Unmittelbar nach seinem Geständnis hat er es widerrufen. Landgerichtsrat Brausewetter, Berlin. Hensch hat mir unumwunden zugestanden, dass er das geheime Instruktionsreglement für Pferdeaushebung sich von Prinzner geliehen, ohne dessen Wissen abgeschrieben und an Adler gesandt habe. Während er in anderen Dingen leugnete, machte er in dieser Beziehung ein volles, unumwundenes Geständnis. Er drückte sein Bedauern aus, dass er dies getan, indem er bemerkte, 10 Jahre meines Lebens würde ich darum geben, wenn ich das nicht getan hätte. Es wurde alsdann ein Gutachten des Chefs des 3. Armeekorps, Freiherrn von Falkenstein, verlesen. Dieses besagte, die von Hensch an Adler gelieferte Arbeit über das Pferdeaushebungsreglement des 3. Armeekorps im Falle einer Mobilmachung war streng sekreten Charakters. Die Geheimhaltung war für das Wohl des Deutschen Reiches dringend geboten. Dasselbe besagte auch ein weiteres Gutachten des Kriegsministeriums. Es bestätigte das Erstere mit dem Bemerken, dass das Instruktionsreglement, das in den Buchhandlungen käuflich zu habende Reglement, richtig stelle. Major von Goßler. Es existiert ein von seiner Majestät dem Kaiser erlassener Mobilmachungsplan. Zu diesem allgemeinen Mobilmachungsplan werden von den Generalkommandos Ergänzungen betreffend die Verpflegung der Truppen usw. so gemacht. Ferner geben die Generalkommandos Mobilmachungsspezialinstruktionen an die in der Mobilmachungskommission beschäftigten Offiziere. Eine solche Mobilmachungsinstruktion war die dem Hensch von Plinzner übergebene. Diese Instruktionen werden den Offizieren in Friedenszeiten gegeben, um bei einer plötzlichen Mobilmachung vollständig orientiert zu sein. Dass die Instruktion sekreten Charakters war, musste dem Hensch, wenn er sie sich aufmerksam durchlas, vollständig klar sein. In dieser Instruktion ist die ganze Organisation der Pferdeaushebung bei einer Mobilmachung in allen Einzelheiten enthalten. Die Mitteilung dieser Instruktion an eine fremde Regierung kann zweifellos das Wohl des Deutschen Reiches aufs Höchste gefährden. Darauf wurde zu den von Hensch an Adler gelieferten Arbeiten über die Fortifikation von Metz übergegangen. Der Vorsitzende verlas zunächst einen Brief, den der Militärbevollmächtigte bei der russischen Botschaft in Wien, Major von Feldmann, an Adler geschrieben. Dieses Schreiben besagte: Ich wünsche Mitteilung über die Fortifikation von Metz, über die Konstruktion der Geschützwagen, Ober- und Untergestell und die Tragfähigkeit der Wagen, über die Konstruktion der bombensicheren Eisendecken, die Konstruktion der Küstenwerke. Hensch behauptete, von diesem Briefe keine Kenntnis zu haben. Der Vorsitzende verlas hierauf einen von Hensch an Adler gerichteten Brief, in dem es hieß: Ich bin in der Lage, Ihnen mitzuteilen. Einrichtung der offenen Küstenwerke 240 bis 400 Mark. Daher R 400, O 240. Provisorischer Geschützstand 60 bis 108 Mark. Konstruktion der bombensicheren Eisendecken 40 bis 90 Mark. Hensch: Ich habe diese Arbeiten an Adlen nicht geliefert. Ich habe ihm lediglich einen Auszug aus der Fortifikation von Metz gesandt. Etwas, was ich durchaus nicht für sekret hielt. Ich habe diese meine Arbeit aus dem Heft 23 der Ingenieurmitteilungen entnommen. Vorsitzender: Sie wussten aber damals bereits, dass Adler Agent der russischen Regierung ist? Hensch: Jawohl. Vorsitzender: Und trotzdem nahmen Sie keinen Anstand, dem Adler eine solche Arbeit zu übermitteln? Hensch: Herr Präsident, einmal wollte ich den Adler loswerden und andererseits hielt ich diese Mitteilung durchaus nicht für sekret. Vorsitzender: Was heißt das, Sie wollten den Adler loswerden? Sie hatten doch nur nötig, ihm nichts mehr zu geben, dann waren Sie ihn los. Und dass diese Ihre Mitteilungen sekreter Natur waren, musste Ihnen klar sein. Hensch: Ich glaubte das nicht. Vorsitzender: Sie waren preußischer Infanteriehauptmann. Was hätten Sie getan, wenn Sie in Metz gestanden und gesehen hätten, dass ein russischer oder französischer Offizier sich Zeichnungen über die Anlage der Festungseisenbahn, die zum Transport der Geschütze dient, und über die Geschützwagen macht? Hensch: Wenn ich gewusst hätte, dass die Beschreibung in den Heften des Ingenieurkomitees, die im Buchhandel zu haben sind, steht, dann hätte ich nichts dagegen einzuwenden gehabt. Ein alsdann verlesenes Gutachten des Kriegsministeriums besagte: Der Auszug über die Fortifikation von Metz war nicht direkt sekreten Charakters, stand jedoch unter dem Schutz des Dienstgeheimnisses. Major Erfling: Die Lage der Festung Metz ist eine solche, dass, wenn dem Feinde die Kommunikationsverhältnisse der Geschütze genau bekannt sind, er nur nötig hat, seine Geschütze auf diesen Punkt zu richten. Dadurch wird es ihm gelingen, die Soldaten in der Festung in ihren Verteidigungsmitteln zu beschränken und somit die Festung zu nehmen. Somit wird selbstverständlich das Wohl des Deutschen Reiches aufs Höchste gefährdet. Das muss jedem Offizier und auch dem angeklagten Hensch vollständig klar sein. Hensch: Er habe das Heft 25 des Ingenieurkomitees von dem Leutnant Friedrich, der es ihm aus der Bibliothek des Eisenbahnregiments lieh, erhalten. Ob speziell das Heft 23 im Buchhandel zu haben sei, wisse er nicht. Jedenfalls seien eine Anzahl Hefte im Buchhandel zu haben. Er habe deshalb mit Bestimmtheit angenommen, dass auch das Heft 23 käuflich sei. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Samter, überreichte mehrere Rechnungen von Berliner Buchhändlern über gekaufte Hefte des Ingenieurkomitees. Major Erfling bestritt, dass das Heft 23 im Buchhandel zu haben sei. Leutnant Balthasar, Koblenz: Ich lernte den Hensch im Sommer 1881 in einem geselligen Verein in Berlin kennen. Hensch war in diesem Verein Maître de Plaisir. Er verkehrte in Berlin in den feinsten Kreisen, gab oftmals Festlichkeiten und führte überhaupt einen sehr guten Hausstand. Seine elegant eingerichtete Wohnung machte den Eindruck großer Wohlhabenheit. Ich verkehrte in den Jahren 1881-82 vielfach und ich muss gestehen, sehr gern in seiner Familie. Er ersuchte mich einmal, ihm ein Heft des Ingenieurkomitees zu leihen. Ich willfahrte seinem Wunsche, wenn auch mit Widerstreben. Welches Heft dies gewesen, weiß ich nicht. Hätte ich geahnt, dass Hensch aus dem Heft Auszüge behufs Übermittlung an eine fremde Regierung machen würde, dann hätte ich es ihm selbstverständlich nicht geliehen. Fotograf Kossmann: Ich habe dem Hensch auf seiner Suche Die in dem Heft 23 des Ingenieurkomitees befindliche Karte über die Fortifikation der Festung Metz aufgezeichnet. Alsdann wurde zu der von Hentsch an Adler gemachten Mitteilung betreffend technische Vorschriften über Fortifikationsartillerie und Garnisonsbauten übergegangen. Vorsitzender, woraus haben Sie diese Ihre Arbeiten entnommen? Hentsch: Ich entnahm sie aus dem Buche von Wagner, Hauptmann im Ingenieurkorps. Vorsitzender: Sie wussten damals bereits, dass Adler Agent der österreichischen und russischen Regierung ist? Hentsch: Jawohl, allein ich glaubte nicht, dass diese Mitteilung sekret sei, da das Buch im Selbstverlag des Herausgebers zu kaufen war. Vorsitzender: Und selbst wenn das richtig wäre, dann hätten Sie doch als ehemaliger preußischer Offizier wissen müssen, dass Mitteilungen an eine fremde Regierung, wie Sie sie hier gemacht, das Wohl des Deutschen Reiches unendlich gefährden können. Hentsch: Ich konnte mir nicht denken, dass etwas sekret ist, was man im Buchhandel kaufen kann. Fotograf Kossmann gab zu, dem Hentsch eine Zeichnung der erwähnten Fortifikation gemacht zu haben. Ende von Abschnitt 59. Aufgenommen von Claudia Sterngucker.